Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind bei Aktuelles aus Düsseldorf. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Ihre Rosemarie Theis. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe heute Abend einen ganz besonderen Gast, nämlich Herrn Oberbürgermeister Thomas Geisel, Oberbürgermeister unserer schönen Landeshauptstadt Düsseldorf. Guten Abend, Herr Oberbürgermeister. Guten Abend, Frau Theis. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Herr Oberbürgermeister, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Mir geht es gut. Stimmt das auch? Absolut. Ja. Ich hoffe, Sie sehen mir jetzt an. Ich sehe es. Ich sage immer, ich habe viel zu tun, bin ein glücklicher Mensch. Wie schön, das zu hören. Und ich muss Ihnen sagen, ja, Sie strahlen es aus. Wie es natürlich innen aussieht, ja, das kann man nicht beurteilen. Das sollen wir auch gar nicht. Aber ja, Sie machen einen zufriedenen Eindruck. Und Sie wollten mir erzählen, Sie machen sich Gedanken über Ihre Partei? Ja gut, ich bin ein bisschen beunruhigt über die Diskussion. Ich muss sagen, ist fast beispiellos, wie ich, manche haben den Eindruck, die SPD im Moment selbst zerlegt. Ich vertraue darauf, dass die Mitglieder unserer Partei die Interessen des Landes in den Mittelpunkt stellen und nicht Befindlichkeiten, die sich rein auf die Partei beziehen. Es war immer das Erfolgsmodell der Sozialdemokratie. Erst kommt das Land, dann die Partei, und ich hoffe, dass die Mehrheit der Mitglieder genauso denkt. Ja, das passt ja auf alle Parteien. So müssen und sollten alle denken. Und ich vertraue auch auf die Vernunft. Herr Oberbürgermeister, Sie sind seit 2014 im Amt. Eine Frage, sind Sie echt gut angekommen hier in Düsseldorf? Ich muss mal so sagen, ich bin nicht erst 2014 in Düsseldorf angekommen. Wir leben seit 2003 in dieser schönen Stadt. Und ich muss zugeben, wir sind seinerzeit nach Düsseldorf gezogen aus reinen Zweckmäßigkeitserwägungen. Meine Frau arbeitete damals im Dreischeibenhaus, ich arbeitete in Essen, wir lebten in Essen und wir haben einfach gesagt, dann waren unsere Zwillinge damals unterwegs, haben wir gesagt, es ist einfacher, wir leben in Düsseldorf, dann kann meine Frau mehr oder weniger zu Fuß ins Büro und ich fahre gegen den Strom nach Essen zu meiner Arbeit. Aber ich bin auch deswegen ein so überzeugter Vertreter dieser Stadt, weil diese Stadt uns von der ersten Minute an begeistert hat. Es ist eine wunderbare Stadt und ich glaube, wir sind sehr früh hier angekommen. Wir haben uns sehr, sehr schnell mit dieser Stadt identifiziert, die ja auch, der gehört es ja auch, dass die Menschen, die hierher kommen, sehr, sehr schnell sich als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt verstehen, sich sehr, sehr schnell, viele jedenfalls, hier auch engagieren und hier wirklich Wurzeln schlagen und heimisch werden. Und ich und meine Familie, wir gehören dazu. Das ist schön zu hören. Aber ich meine, es ist ja noch ein Riesenunterschied, ob Sie sich hier wohlfühlen und gleichzeitig kandidieren für das höchste Amt in der Stadt. Dazu gehört ja eine Menge. Wie kam es dazu? Naja, ich Manche denken immer, Geisel ist so der klassische Quereinsteiger. Ich habe ja immer gesagt, ich bin eher ein Wiedereinsteiger. Ich war ganz zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn, war ich schon politisch tätig. Mein erster Job war Mitarbeiter der SPD-Fraktion in der ersten frei gewählten Volkskammer, ersten und letzten frei gewählten Volkskammer der DDR. Und dann war ich auch mal beim SPD-Parteivorstand tätig, ein Jahr lang, war dann vorübergehend auch noch in Ehrenämtern für die Partei tätig, war dann allerdings in der Tat 20 Jahre lang Karteileiche, das kann man so mit Fug und Recht sagen. Und als ich dann auch für mich überraschend das Angebot bekam, hier in Düsseldorf für das Amt des Oberbürgermeisters zu kandidieren, habe ich nicht lange gezögert, weil ich eigentlich, damals wurde ich gerade 50, ich hatte mir immer vorgenommen, mit 50 nochmal was ganz anderes zu machen. Ich war ja nun viele Jahre in der Wirtschaft tätig, aber mit 50 nochmal was Neues zu machen. Und ich muss sagen, ein öffentliches Amt hat mich immer interessiert. Das Amt des Oberbürgermeisters ist mit das schönste Amt, das man sich vorstellen kann. Und von daher habe ich gar nicht so furchtbar lang gezögert, auch wenn natürlich jeder sagte, die Chancen sind minimal. Aber ich habe es in Angriff genommen und bin sehr glücklich darüber, dass es gelungen ist, dieses Amt, in dieses Amt gewählt zu werden. Ich traue mich gar nicht zu fragen, wie denken Sie denn über die Zukunft, Ihre persönliche? Na, ich habe immer gesagt, ich habe Freude an diesem Amt. Das ist eine zwar anstrengende, aber auch sehr erfüllende Tätigkeit. Wenn der liebe Gott will und ich gesund bleibe, dann trete und meine Familie mitmacht, aber da habe ich gute Signale gegenwärtig, dann trete ich gerne noch mal ein zweites Mal an. Ja, da kann ich Sie nur beglückwünschen zu dem Vorhaben und Ihnen ganz viel Erfolg wünschen. Vielen Dank. Von mir ganz persönlich. Das ist lieb. Herr Oberbürgermeister, ich möchte gerne mal wissen, wie sind Sie denn hier in Düsseldorf? Wie vergnügen Sie sich? Wo vergnügen Sie sich? Wo treiben Sie Sport, wenn Sie Sport treiben? Wohin fahren Sie, wenn Sie Urlaub machen? Würden Sie uns das mal verraten? Hier in Düsseldorf, sage ich immer, das Schöne, wenn man Oberbürgermeister ist, Sie haben das pralle Leben. Und Düsseldorf ist ja nun eine Stadt, die sehr, sehr vielfältig ist, die kulturell, Brauchtum, Sport, hier gibt's im Prinzip alles. Und ich bin jemand, ich habe mal gesagt, wer mich einlädt, läuft immer Gefahr, dass ich komme. Ich bin ein neugieriger Mensch, ich möchte diese Stadt in all ihren Ausprägungen kennenlernen und deswegen bin ich viel unterwegs und von daher bin ich gut beschäftigt. Und natürlich, das Schöne ist, ich werde immer als Oberbürgermeister eingeladen, aber mitnichten sind es alles Pflichttermine. Ganz vieles, was ich mache, insbesondere wenn ich eben eingeladen bin, mache ich aus Neigung, aus Neugierde, aus Interesse an dem, was Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt machen. Also von daher bin ich da schon mal ganz gut ausgelastet und es macht mir auch sehr viel Freude, wenn Sie über Sport reden. Das wissen Sie, ich bin Läufer und am Wochenende laufe ich am liebsten immer zusammen mit meiner Frau, die auch ziemlich fit ist und es hat den schönen Nebeneffekt, man bleibt fit und hat auch mal Gelegenheit, in aller Ruhe zu zweit miteinander zu quatschen, was wir immer machen, wenn wir unterwegs sind. Das geht, ja. Und im Urlaub, das geht, ja, das mache ich regelmäßig jetzt nicht. Manche Leute denken, ich liefe jeden Morgen, das schaffe ich nicht. Ich habe morgens immer drei große Koffer mit Post und Akten und Unterschriftenmappen, die muss ich morgens bearbeiten und um 7 kommen meine Kinder zum Frühstückstisch, da habe ich keine Zeit morgens zu laufen, aber am Wochenende laufe ich immer und wenn ich verreist bin. Und Urlaub, geht's da weit oder auch hier im Lande schon mal? Wir fahren Skilaufen, fahren wir meistens ins Montafon, das gehen wir seit vielen Jahren hin. Wir waren noch mal im Pitztal in den letzten Jahren. Wir werden jetzt in der Woche vor Ostern ist ja relativ früh dieses Jahr, werden wir wieder ins Montafon fahren, eine Woche zum Skilaufen. Im Sommer sind wir noch nicht ganz entschieden. Ich mache voraussichtlich eine größere Radtour mit einigen Freunden. Da wollen wir so ein bisschen Geld sammeln für ein wohltätiges Projekt. Ein Freund von mir hat eine Stiftung gegründet. Da geht es um die Ausbildung von Mädchen und jungen Frauen in Burkina Faso, in Afrika, wo Mädchen normalerweise gar keinen Zugang zur Bildung haben. Und da machen wir so eine ambitionierte Radtour über französische Alpenpässe und wollen bei der Gelegenheit auch ein bisschen Geld sammeln. Aber mit der Familie, wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir nach Frankreich fahren. Vielleicht fahren wir auch nach Amerika. Meine Kinder wollen unbedingt mal von Washington bis Miami fahren. Wir sind gerade bei der Planung. Aber was schon feststeht, dass wir in den Herbstferien fahren, war eine Woche nach Griechenland. Wir sind ja gut befreundet mit der Familie des ehemaligen, muss man jetzt leider sagen, griechischen Generalkonsuls hier in Düsseldorf, der auch drei Töchter im Alter meiner Kinder hat und wir waren letztes Jahr schon zusammen im Urlaub. Und irgendwann steht vielleicht auch mal Sizilien auf Ihrem Plan. Ei! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacio. despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Siento mis labios pegando a tus labios, lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Und irgendwann steht vielleicht auch mal Sizilien auf Ihrem Plan. Das steht erst auch an. Im Oktober bin ich in Sizilien, super, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und das hat ja auch seinen besonderen Sinn, denn Palermo ist die jüngste Partnerstadt von Düsseldorf und Sizilien als Insel, die geschichtsträchtigste, interessante Insel. Also ich bin begeistert. Nicht nur, weil mein Sohn dort lebt, sondern weil es einfach so ist. Herr Oberbürgermeister. Nein, es gibt ja auch eine Ausstellung des Vereins Düsseldorf, also des Künstlervereins Düsseldorf-Palermo. Glaube im Anfang Oktober müsste das sein. Da werde ich auf jeden Fall hinfahren und freue mich schon drauf. Natürlich auch den Kollegen Luca Orlando zu treffen, der ja nun wirklich ein guter Freund geworden ist. Palermo wollte ich eigentlich zum Schluss machen, aber jetzt sind wir gerade dabei. Da reden wir doch ruhig weiter. Also ich finde das einen großen Gewinn für Düsseldorf, dass es Ihnen gelungen ist, die Partnerstadt zu gewinnen. Was tut denn Düsseldorf für Palermo? Unternehmen Sie mal Aktionen, Veranstaltungen, wo der Düsseldorfer Bürger auch geladen ist, also wo der Kontakte knüpfen könnte? Nee, es gibt, wie gesagt, die Ausstellung, es gibt ja in einer, ich glaube, das ist eine alte Flugzeugwerft, wenn ich es recht weiß, die Campo della Ciesa in Palermo, da haben wir ein Gebäude hergerichtet, das als Ausstellungsraum, Haus der Kunst nennt sich das, für Düsseldorfer Künstler, denn die ursprüngliche Initiative war ja ganz maßgeblich auch von Düsseldorfer Künstlern. Da wird es eine große Ausstellung geben. Im letzten Jahr war auch schon eine, da sind auch viele Düsseldorfer gekommen, aber es soll auch Kontakte geben zwischen den Universitäten beispielsweise, zwischen den Kunstakademien, auch der Fußball. US Palermo ist eine Mannschaft, die auch immer so zwischen erster und zweiter Liga im italienischen Fußball unterwegs ist. Passt ganz gut zu Fortuna Düsseldorf. Da haben wir auch vor, ein Freundschaftsspiel mal zu organisieren. Vielleicht noch mit anderen Partnerstädten Düsseldorfs, Reading beispielsweise oder Maccabi Haifa. Das, also ich sage immer, das Gute an Wichtige an Partnerschaften ist ja, dass es nicht nur eine Angelegenheit der Stadtspitze ist, ja, sondern das soll ja genau die ganze Bürgerschaft mittragen. Und wie gesagt, da bietet sich an ein Schüleraustausch, Universitäten, Zusammenarbeit. Natürlich im Bereich Kultur, Kunst, da ist es besonders intensiv, im Bereich Sport. Und das wollen wir pflegen. Und es gibt ja auch einen Freundeskreis und es gibt ja auch mittlerweile ein Palermo-Fest in Düsseldorf jedes Jahr. Und es gibt immer mehr Menschen, die Interesse dafür zeigen. Da. Und Palermo ist natürlich auch eine interessante, auch eine sehr attraktive Stadt. Also wer mal da war, der wird sich diesem Charme dieser Stadt nicht entziehen können. Auch wenn es natürlich Unterschiede gibt zu Düsseldorf. Aber ich habe ja immer gesagt, es gibt viele Parallelen. Und dort, wo wir anders sind, sind wir komplementär. Also da können wir dann sehr viel voneinander lernen. Sehr schön ausgedrückt, ja. Es gibt ja die Wein hier bei uns in Düsseldorf. Kommen da auch Vertreter von Palermo, von Sizilien? Ich bin sicher. Ich habe jetzt zwar die Ausstellerliste nicht durchgesehen, aber da es hervorragende Weine in Sizilien gibt und gerade Italien sehr, sehr gut vertreten ist immer auf der Pro Wein, bin ich sicher, dass es sehr viele sizilianische Weingüter gibt, die auch auf der Pro Wein ausstellen. Ich sage ja immer, die ProWein ist die gefährlichste Messe, die wir in Düsseldorf haben. Die Verlockungen sind unwiderstehlich. Ich weiß ja, wie Sie es meinen. Oberbürgermeister, ich möchte nochmal zurückkommen auf unseren Start. Sie sind sehr häufig im vorpolitischen Raum, nämlich in den Vereinen. Sommerbrauchtum, Winterbrauchtum haben wir gerade hinter uns. Ich habe Sie gesehen, natürlich in den Düsseldorfer Sitzungen. Ja, ich habe Sie aber auch in Mainz gesehen, richtig, in Köln, ja, und ich glaube auch in Aachen. In Aachen, ja, dann habe ich mich verguckt. Also, das gefällt Ihnen, richtig? Also wir haben großen Spaß daran, meine Frau und ich, wir verkleiden uns gern und wir haben Spaß am Karneval, wir feiern gerne auch mal ausgelassen und ich muss sagen, dieses Jahr der Karneval war großartig, es war eine kurze Session, aber wir haben sie sehr intensiv mitgefeiert. Und wie schaffen Sie das zeitlich, dass Sie zum Beispiel nach Mainz fahren? Das schafft man einfach. Ich habe einen sehr guten Fahrer, der das relativ schnell hinkriegt, dann trifft man bei der Gelegenheit den Kollegen. Der Mainzer Kollege war ja auch beim Düsseldorfer Fernsehkarneval. Und dann gibt es ja auch immer einen Austausch und Landeshauptstadt mit Landeshauptstadt. Da gibt es immer Dinge, die wir gemeinsam besprechen. Wir sind ja auch beide im Städtetag im Hauptausschuss. Und von daher kann man das, da immer das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Also fast völkerverständigend. Absolut. Und wie gesagt, selbst mit der befreundeten Stadt südlich von uns, Köln. Also auch da, ich gehe gern zum Kölner Karneval, das sage ich unumwunden. Die Sitzungen machen Spaß im Gürzenich. Und also das Verhältnis zu Köln ist ohnehin sehr, sehr gut. Man darf auch nie vergessen, es gibt so viel, wo wir gemeinsame Interessen verfolgen. Wir kabbeln uns ein bisschen beim Fußball, beim Hockey. Wir schimpfen über dieses Getränk, was in Köln Bier genannt wird, was wir ja vernünftigerweise allenfalls dann trinken, wenn wir noch fahren müssen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber darüber darf man nicht vergessen, in Wahrheit verbindet uns durchaus eine Freundschaft. Ja, natürlich. Und das wird so künstlich geschürt, so ein bisschen die Feindschaft, dass Leute sagen, ach, sprich den Namen nur nicht aus. Also ich finde das entsetzlich. Aber gut, lassen wir den Menschen die Freude, wenn sie es denn wollen. Wenn sie daran bitte Spaß schön, haben. Ja. Dum, dum, dum, dum, wie du warst. Bürgermeister, nächstes Thema, ÖPNV. Gratis ÖPNV ist gerade in aller Munde und ich zitiere mal die Rheinische Post vom 12.02. Willkommen in der Wirklichkeit. Ja, man kann viel Wünsche haben, man muss aber auch jemanden haben, der es bezahlt. Oder man muss jemanden kennen, der es bezahlt. Wie sehen Sie das? Sie meinen das Thema unentgeltlicher ÖPNV. Unentgeltlich, ja, ja. Ich gratis ÖPNV. Ich habe noch eine persönliche Erfahrung gemacht in Leipzig zur Messezeit. Ist dort freie Fahrt auf allen Linien. Die Bahnen kommen in sehr kurzem Takt und es wird sehr gut angenommen und die Innenstadt wird sehr entlastet von den Autos. So, jetzt hätte ich gern mal Ihre Meinung zum gratis ÖPNV. Ist das überhaupt möglich? Wo sehen Sie eine Möglichkeit? Also ich würde zunächst mal sagen, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut. Wir haben einen Zuschuss bei der Rheinbahn, den wir mit städtischen Mitteln zahlen, in der Größenordnung von etwa 60 Millionen im Jahr. Das deckt 20% der Kosten ab, 80% werden gegenwärtig durch in erster Linie Fahrgastentgelte, also die Ticketerlöse und ein bisschen über Werbung und sonst was. Aber das wären dann also etwa 180 Millionen, die wir zusätzlich aus öffentlichen Haushalten bezahlen müssten, um das Geld zu ersetzen, was bisher eben durch Ticketerlöse generiert wird. 180 Millionen ist ein Haufen Geld und das berücksichtigt ja noch nicht einmal, dass wenn der ÖPNV unentgeltlich wäre, dann, es ist ja auch die Hoffnung, dann wird er von wesentlich mehr Menschen genutzt. Das würde natürlich wieder dazu führen, dass sie das ganze System auch noch ausbauen müssen, dass sie zusätzlich investieren müssen in neue Fahrzeuge, möglicherweise auch in neue Linien, jedenfalls in die Verbesserung auch der operativen Vorgänge bei der Rheinbahn. Also die Kostenbelastung wäre enorm. Ich persönlich glaube, das Wichtigste am öffentlichen Personennahverkehr ist, dass er wettbewerbsfähig ist, will heißen auch preislich. Das kann man auch dadurch schaffen, dass man sagt, wir machen das Auto etwas teurer, etwa das Parken. Ich sage immer, das knappste Gut in unserer Stadt ist der öffentliche Raum. Deswegen kann der auch vernünftig bepreist werden. Wenn die Parktickets, also die Parkentgelte so bemessen sind, dass man sagt, das führt dazu, dass letztlich der Aufenthalt in der Stadt mit dem Auto teurer ist als mit ÖPNV, dann schaffen Sie ein gutes Argument für den ÖPNV. Und noch entscheidender ist, glaube ich, dass die Bahn insoweit oder Bus und Bahn insoweit ein attraktives Angebot sind, weil man eben schneller vorankommt. Das ist das Thema Taktdichte, das ist das Thema Busspuren, das ist das Thema Vorrang an Ampelschaltungen beispielsweise. Ich glaube, wenn wir das konsequent durchführen, dann werden die Menschen ÖPNV benutzen, auch wenn es nicht unentgeltlich ist. Wenn er unentgeltlich ist, dann hat man auch immer so ein bisschen das Problem, wie sagt man so schön, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also man hat dann weniger, wie soll man sagen, Legitimation, bessere Leistung zu fordern. Ich finde immer, wenn ich für etwas bezahle, dann kann ich auch erwarten, dass eine Dienstleistung mit guter Qualität angeboten wird. Mancherorts bei der Rheinbahn funktioniert es noch nicht so gut. Wenn die Rheinbahn sagen würde, wir kriegen alles vom Steuerzahler bezahlt, sei doch zufrieden, das kostet sowieso nichts, dann könnt ihr auch nicht meckern. Das wäre, glaube ich, die falsche Einstellung. Mhm. Deswegen sage ich, man muss den Preis genau so bemessen, wie gesagt, dass er wettbewerbsfähig ist zum Auto. Es muss marginal billiger sein, mit der Bahn zu fahren. Und vor allem muss das Angebot attraktiv sein. Ich glaube, darauf kommt es an. Das ist noch wichtiger, als dass man es gänzlich kostenfrei macht. Nun sind die Finanzen der eine Punkt. Der andere Aspekt ist ja die Umwelt. Meinen Sie, Appelle könnten nützen, dass man die Bürger dazu bringt, ihr Auto stehen zu lassen und entweder mit Fahrrad sich zu bewegen? Ich glaube immer, Appelle können vielleicht nützen. Überzeugender ist eine Infrastruktur, dass man sagen kann, mit dem Fahrrad beispielsweise komme ich sicher und schnell ans Ziel und habe keine Konflikte mit Autos, mit Fußgängern. Das ist gewissermaßen auch immer eine Frage des Ausbaus der Fahrradinfrastruktur. Das muss intelligent gemacht werden, da muss genügend Platz sein, da muss man sich überlegen, wie kann man Ampelschaltungen so machen, dass man als Fahrradfahrer nicht wesentlich länger steht als etwa die Autos an manchen Kreuzungen. Also das ist alles eine Frage der Gestaltung und wichtig ist nur, dass man sagt, also wir machen eine Verkehrspolitik, die eben insbesondere in der Innenstadt auf leistungsfähige und platzsparende Verkehrsmittel setzt. Und das sind nun mal in erster Linie der öffentliche Personennahverkehr und das Fahrrad. Ja, also Sie haben es eben gesagt, der Platz, der uns zur Verfügung steht, den können wir nicht vervielfältigen. Und insofern müssen wir sehr klug überlegen. Und ich denke, dieses Thema wird uns noch lange beschäftigen, hoffentlich. dass sich Menschen wie Sie und andere Kluge sich den Kopf zerbrechen. Und schließlich müsste man ja auch den Bund ins Boot holen, dass der Bund mitzahlt. Wenn man die Rheinbahn fragt, dann sagt die, ja, unser Netz ist gar nicht dafür ausgelegt. Denn wenn dann Zehntausende ihr Auto stehen lassen, wie wollen wir die befördern? Haben wir also ganz viel vor uns neu zu investieren und zu gestalten. Also ist ein Riesenthema. Ja gut, aber das muss auch gemacht werden. Also ja. Das ist natürlich der Job der Rheinbahn, ja. Dass man, das ist das Thema für die Pendler, dass man Park-and-Ride-Parkplätze einrichtet, dort wo üblicherweise der Stau beginnt, wo man eben sagt, dort müssen wir umsteigen auf leistungsfähigere Verkehrssysteme. Dann das Thema, wir nennen das Mobilitätsstationen, dass man eben an den Orten, wo üblicherweise von einem Verkehrsmittel aufs andere umgestiegen wird, an den wichtigsten S-Bahnhöfen beispielsweise, dass man dort dann eben sagt, da gibt es auch ein Angebot mit Leihfahrrädern, mit Leihrollern und dergleichen. Und das Ziel muss ja sein, dass dieser Übergang so barrierefrei wie möglich gestaltet wird. Da geht es nicht nur um physische Hindernisse, sondern da geht es auch etwa um eine einheitliche Zahlungsfunktion. Also mein Ziel ist ja, dass man sagt, im Prinzip mit einer App auf dem Smartphone können Sie im Prinzip von einem aufs andere wechseln, ohne dass Sie da sich groß registrieren müssen. Und am Ende kriegen Sie eine Rechnung, die gewissermaßen nach Bestabrechnungskriterien Ihnen das in Rechnung stellt, was Sie hätten zahlen müssen, wenn Sie von Anfang an gewusst hätten, nehme ich ein Abo, nehme ich eine Viererkarte. Ich glaube, das ist ein Angebot, wo jeder sagen würde, wenn das so funktioniert, gibt es eigentlich keinen Grund mehr aufs Auto zu setzen. Da komme ich schneller voran mit öffentlichen Verkehrsmitteln und wie gesagt Leihfahrrädern, Leihrollern, was eben sonst noch an alternativen Verkehrsmitteln ja, zur Verfügung steht. Wenn das so funktioniert, dann machen wir das einfach. Second floor, I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. It's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't. Into the door again. If you ask, that's what I'll say. And it's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask. After Also gehen Sie mit mir einig, dass dieses Thema uns noch lange beschäftigen wird? Hoffentlich. Ja, ich meine, Verkehr, das ganze Thema Verkehr, Mobilität ist ein Dauerthema in einer Stadt wie Düsseldorf, die eben auch dynamisch wächst, wo immer mehr Menschen hinwollen, da wo der Platz nicht vermehrbar ist, wie Sie zu Recht sagen, aber wo wir eben so effizient wie möglich diesen Platz nutzen müssen und gleichzeitig die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen befriedigen. Ja, wie sieht es denn aus mit Fahrradwegen? Als Sie hier starteten in Düsseldorf, da war das Ihr großes, stand das ganz oben bei Ihnen auf der Agenda. Wir müssen Platz schaffen für Fahrradfahrer. Finde ich auch sehr gut. Wie sieht es denn damit im Moment aus? Ist da etwas in Planung? Wir sind ja dabei, das Radwegehauptnetz auszubauen. Ich bin zuversichtlich, denn so ein Radschnellweg ist ja gerade für Pendler auch mal ein Angebot, aufs Auto zu verzichten. Es gibt durchaus Menschen, die gerne bereit sind, sofern die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung steht, auch mal 15 Kilometer hin und her zu pendeln. Das Radfahren ist beliebt, ist das Verkehrsmittel mit den größten Wachstumsraten. Wir müssen da noch mehr Tempo machen, das ist richtig. Wir werden ja im Frühjahr auch einen großen Workshop machen. Herr Oberbürgermeister, in Wuppertal, also gar nicht so weit weg von uns, da existiert eine tolle Fahrradstrecke und zwar auf der Bahn, auf der alten Bahn. Auf der Bahn, genau. Die Möglichkeit hätten wir hier auch. Ist das schon mal angedacht worden, beziehungsweise geprüft worden, ob es möglich ist? Welche Bahnen wollen Sie da? Ja, zum Beispiel die vom Wehrhahn kommend zum Hauptbahnhof und die könnte man zum Beispiel auch nach Gerresheim weiterführen. Zur Bahnstrecke meinen? Nein, anstelle der Gleise. Allerdings sehe ich da eine Schwierigkeit, sie kreuzt den Höherweg. Ja, und der Höherweg ist ja nun sehr verkehrsträchtig. Das wäre mal mein Vorschlag. Also ich würde sagen, wir sollten alles prüfen, auf jeden Fall. Wir sollten nur, ist immer ein bisschen schwierig, Bahnstrecken zu ersetzen. Wir setzen natürlich auch auf die Bahn und insbesondere, dort, wo die Bahn im eigenen Gleisbett verkehrt, ist ja die Bahn schneller. Also wir haben ja häufig mit unseren Straßenbahnen das Problem, dass die denselben Straßenraum mit den Autos teilen und dann steht da ein Linksabbieger davor beispielsweise, dann ist die ganze Straßenbahn aufgehalten. Das sind natürlich Stellen, wo wir einfach sagen, da müssen wir besser werden. Es kann nicht sein, dass ein Linksabbieger 100 Leute in der Straßenbahn aufhält. Ich dachte jetzt an stillgelegte Fahrten. Ja, genau. Nee, das, natürlich. Das ist absolut. Anders geht es ja nicht. Nothing sweet. Herr Oberbürgermeister, ich gucke auf die Uhr und sehe mit Entsetzen, ich hatte Ihnen versprochen, dann und dann kommen Sie hier wieder raus. Das möchte ich gern einigermaßen wenigstens halten. Palermo hatten wir, also wir lieben diese Stadt und ich kann nur empfehlen, fahren Sie doch auch mal dorthin und zwar zum Vergnügen. Wohin jetzt? Nach Palermo. Und erkundigen Sie sich die schöne Sizilien. Die Städtepartnerschaft kam ja eigentlich dadurch zustande, dass ich, das war noch im Wahlkampf, wir planten unseren Herbsturlaub und dann sagte ich, Mensch, wir waren noch nie in Sizilien, wir fliegen nach Sizilien. Und toll. Dann hatte mich ja nach meiner Wahl Giuseppe Saita, der CDU-Ratsherr, darauf aufmerksam gemacht, erstens, er käme aus Palermo und zweitens wolle er mir Palermo zeigen und drittens sei er gut befreundet mit dem dortigen Oberbürger. Und so kam die Verbindung zustande und dann hörte ich im Nachhinein, dass Michael Kortländer, Vorsitzende hier des Künstlervereins in Düsseldorf, dass der eben auch längst Beziehungen nach Palermo hatte. Und so gab eins das andere. Also es begann eigentlich mit einem privaten Urlaub. Und sehr von schön. Von daher, und Sie können versichert sein, es ist Palermo ist eine wunderschöne Stadt, Sizilien ist eine wunderbare Insel. Ich kann jedem nur empfehlen, diesmal als Urlaubsziel in Erwägung zu ziehen. Es ist toll. Nicht nur das schöne Wetter und die tollen Strände, die ganze Landschaft ist, auch das Landesinnere ist sehr, sehr sehenswert. Sehr geschichtsträchtig. Ich kenne keine geschichtsträchtigere Insel im Mittelmeer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, es ist zu Ende unserer Zeit. Ich hätte gern noch manches gefragt, aber machen wir beim nächsten Mal. Das ist ein schöner Vorschlag. Ja, ist das ein Wort? Ja? Absolut. Wunderbar. Ja, dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg, Freude und bleiben Sie gesund. Ganz herzlichen Dank. Das ist das Wichtigste. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen einen guten Donnerstagabend und bin Ihre Rosemarie Theis. Ich bedanke mich noch bei meinem Toningenieur, Herrn Norbert Marbach. Vielen Dank, Herr Marbach, hat alles gut geklappt. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. And the turbulent years when I would not wait for no one. In the start, take a look at myself. See me losing you. someone who knows me like you do? Are you leaving me a helpless child when it took so long to save me? Fight the devil in the deep blue sea. I'll follow you anywhere.